Gott wird seinen Geist in dich legen und dich von innen heraus führen. Und wie? Durch Intuition. Wenn du dabei bist, einen Geschäftsvertrag zu unterschreiben und du überlegst es dir, aber tief in dir spürst du eine Unruhe, die du nicht erklären kannst, dann halt inne, mach eine Pause und bete erneut, bevor du voreilig handelst. Hör auf deinen Geist. Hör darauf, was Gott dir sagt. Vergewissere dich, dass deine Frau an Bord ist, wenn sie gerettet und von Neuem geboren ist. Sie hat auch den Heiligen Geist in sich. Wenn ihr beide übereinstimmt und es Frieden und Ruhe gibt, ein grünes Licht in eurem Inneren, dann könnt ihr fortfahren. Aber wenn ihr beide innerlich Unruhe verspürt, macht nicht weiter. So führt uns Gott. Euer Verstand mag sagen, dass es ein großartiges Geschäft ist. Hey, das ist ein gutes Geschäft, nimm es an, aber das ist euer Verstand. Lasst euch nicht vom Sichtbaren leiten, von eurem Körper oder von dem, was andere euch empfehlen. Wenn ihr tief im Inneren Unruhe spürt, dann gehorcht dieser Unruhe. Ihr werdet froh sein, dass ihr es getan habt, denn eure Intuition ist schneller als euer Verstand und euer Körper, weil sie in Kontakt mit dem ewigen Geist steht, mit Gottes Geist. Sie weiß Dinge noch, bevor sie geschehen. Wir müssen lernen, nach unserer Intuition zu leben. Eltern, folgt eurer Intuition. Folgt eurer Intuition im Umgang mit euren Kindern. Hört darauf, was Gott euch sagt. Wir sollten sogar nach unserer Intuition essen. Wenn eure Intuition sagt, genug, dann ist es genug. Wenn eure Intuition sagt, heute kannst du mehr essen, dann tu es. Wenn dein Körper dir sagt, dass er sich auf eine energiezehrende Aufgabe vorbereitet, dann folge der Intuition in deinem Inneren. Je mehr du das praktizierst, desto stärker wird sie, wie Muskeln, die stärker werden, geistliche Stärke. Halleluja! Preis den Namen von Jesus. Nun zum Gewissen. Das Wort Gewissen ist im Griechischen dasselbe wie Bewusstsein. Die Bibel sagt uns in Hebräer 10, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Also, all diese Opfer des Alten Testaments, das Brandopfer, das Sündopfer, Menschen bringen ein Lamm als Sündopfer, sie bringen eine Ziege als Sündopfer, und diese Tiere sterben an ihrer Stelle. So werden ihnen ihre Sünden für einen Tag oder eine Woche vergeben. Das passiert täglich, wie uns die Bibel sagt. Und auch jährlich, wenn sie am Versöhnungstag den Stier opfern. Die Bibel sagt, dass das alles nur vorübergehend ist. Unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Gott sagt, wenn diese Opfer tatsächlich gewirkt hätten, dann hätten die Anbetenden kein Bewusstsein von Sünden mehr. Seht ihr das? Das Wort Gewissen ist dasselbe wie Bewusstsein im Griechischen. Deshalb geben es andere Bibelübersetzungen so wieder. Denn die Opfernden wären ein für allemal gereinigt gewesen. Ein für allemal. Und sie hätten ein reines Gewissen. Mit anderen Worten, wenn meine Schuld bezahlt ist, sollte ich mir meiner Schuld nicht mehr bewusst sein. Mein Gewissen sollte keine Schuld mehr tragen. Mein Gewissen sollte mir nicht mehr sagen, du musst bezahlen, du musst bezahlen, du musst bezahlen. Besonders, wenn du jemandem etwas schuldest. Aber wenn es bezahlt ist und du es nicht weißt, kann dein Gewissen immer noch belastet sein. Die Sündenschuld ist am Kreuz bezahlt worden, aber wir haben immer noch Sünde auf unserem Gewissen. Warum? Jesus hat doch ein vollkommenes Werk vollbracht. Im selben Kapitel Hebräer 10 steht, dass Jesus ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat. Im Gegensatz zum vorherigen Vers, wo es heißt, und jeder Priester steht da und verrichtet täglich, wohlgemerkt, täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Jesus hingegen brachte ein Opfer für die Sünden,